Abschnitt 9 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Das Meer. Niemand im Leben hat mir eine Erzählung gemacht, sagte eine frohe Stimme, die in den Lüften hörbar verwehte, dort, wo ich einsam am Strande gelegen und ewige Unruhe in Wellen und Lüften mich heimlich bis in meine Träume hinein nach Menschen begehrlich gemacht. Niemand im Leben hat mir eine Erzählung gemacht, sprach es verwehend. Wie ich an die einsame Küste gekommen war, wusste ich nicht, als ich die Augen plötzlich aufgetan. Der Strand lag weit und einsam im Morgengrauen. Dunkle Schemen und Schatten ragten zerborstene Schiffsplanken und mächtige Schaluppen fern auf dem Sande. Und Möwen, zwei, drei silberne Vögel, ließen sich von den Winden führen und flohen im Morgendämmer von hinnen. Fern lag die Glutkugel der Sonne im schweren Erdendunst. Die Räume, hoch und durchsichtig, hatten eine stumme Trauer. Das Meer lag in beginnendem Glanze, kaum noch erwacht zu seinen weiten, schäumenden Sonnenspielen und rollte leise Kräuselungen, die in den Strandkieseln knirschten und schlürften. Ein Ahnen von Frühglanz sprang in mein Dunkel, und in den verwehenden Dämmerungen sprach die junge Schlanke. »Niemand hat mir eine Erzählung gemacht«, sagte sie froh. »Ich habe alles aus der einsamen Welle herausgehört und aus dem Schrei des Sturmvogels in Licht oder Nacht. Ich gehe immer einsam am Strande und fürchte mich nicht.« Sie musste aus der Ferne gekommen sein und stand hoch gegen die Frühluft und zog, wie in neckischen Gedanken, lustig an ihren Falten herum, die lose hingen. Ein derbes Leinenhemd war's, wie ich jetzt deutlicher zusah, und ein sparsames Röckchen in brauner Wolle um frische Glieder. Aber die Füßchen, die neben mir im Sande sich nahten, schimmerten schon wie rosige Blätter, und ihr Gesicht und ihre hellen Meeraugen glänzten. Aus der Ferne musste sie gekommen sein, denn nun sah ich es auch, dass sie einen Korb trug, worin viele silberne Fische perlmutterschimmernd lagen. Und ich hörte wie im Banne ihre seltsame Stimme, denn ich hatte lange in der Einsamkeit gelebt und wusste nicht, dass von Mund zu Ohr die Seele so fliegen und frei die Lüfte streicheln konnte, wie Meervögel so lustig draußen leben konnten und verklingen und verwehen in die Morgentrauer. Ihr könnt mir glauben, wenn ich hier bleiben könnte, möchte ich euch mehr erzählen, als euch lieb ist. Aber ich muss zum Dorfe, sagte sie geschäftig, wobei sie doch ihren Korb am Strande niederstellte, als wenn sie ihre Worte lügen strafen und gerade bleiben wollte. Und sie begann auch gleich, seltsame Dinge darzutun. Übrigens war sie schlank wie eine Ranke, und der Perlmutterglanz des Meeres schimmerte in dem Flaum ihrer unschuldigen Haut, und die Lippen leuchteten vom Frührot, und die Augen leuchteten von den Meergeheimnissen, die sie wusste und die sie aus der Tiefe brachte. Sie musste eines Meerfischers Tochter sein. »Soll ich mich zu dir setzen?« sagte sie ganz zutraulich, und dann lachte sie über mein Zögern. Vater und Mutter taten oft ein Gleiches, wenn sie einen Fremden fanden, der so erstaunt sieht, wie die Sonne emporschwimmt. Aber es ist doch meine Welt, warum sollte ich da erschrecken? Und sie lachte mit einem Lachen, das wie das Schluchzen der Wellen am Boote klang und wie wenn Stürme die Segel stoßen. Es klang nicht lieblich, es klang mir fremd, und ich mußte an Rätsel denken, die uns nahen im erkanntesten Gewande. Aber wie sie mich sinnen gesehen, streichelte sie mich und nannte mich einen Furchtsamen und sagte fast mit Trauer: Denen man sich bringt, die wissen das Wunder nicht, und denen man sich raubt, die höre nur verwehen. Ich war, weiß Gott, wie in Finsternis eingehüllt. Nun, wo die Sonne im freien Äther sich hob, die Meerflut funkelte und glühte, die Wellen im Lichte sich umwarfen und zum Strande zu triumphieren begannen. Licht hatte die Trauer der Räume eingesogen und machte am Himmel das Fest des Lebens. Und ich war in Geheimnisse gesunken und nicht glücklich, obwohl ich jung war und die Schlanke neben mir ein Lachen zeigte mit frischen Lippen. Licht sie umfloß, ihre losen Goldhaare im Winde wehten und die Lüfte ihre Hemdsäume aufhoben und eine liebliche, junge Knospe zeigten, unschuldig und weich, und mir verrieten, dass sie ein Weib war, denn ich konnte nur auf ihre Worte hören, und die Stürme selber, die ungeboren im Luftraum schliefen, flüsterten dasselbe Geheimnis wie ihr roter, schwellender Mund. Pein quälte meine eingehüllte Seele und band mich wie in Fesseln, dass ich mich nicht rührte und sie kaum ansah. Ich setze mich gern in den reinen Meersand, sagte sie zutraulich, wie schon erst. Hier sitze ich immer, wenn ich mehr hören will als Worte, wenn ich den Sinn greifen will aus den sanften Wesen, die du nie siehst. Und sie lachte in die Höhe gewandt, mit Augen, die sich schlossen, von der Strahlensonne geblendet, die jetzt emporstieg. Und ihr Lachen schien im Echo fortgetragen und sich als ein Goldwölkchen im Hellen aufzutun. »Erzähle mir, was du weißt«, sagte ich in strengem Tone, der mich selbst verwunderte, denn man muß wissen, dass es nichts Seligeres gab, als die Schlanke zu sehen, wie sie jetzt neben ihrem Korbe mit den Fischen hockte, wie alles rings im Glanze lag, die Meerkiesel glänzten aus hellem Silber, die Fische im Korbe aus hellem Silber und bunten Schimmern, ihr grobes Faltenhemd, licht und rein und im halben Schatten die lieblichsten Brüstlein, und Glanz und Leuchten und Spiel und Glück in allem aus Augen und Munde. Und die feine, sammetweiche Wange erglüht, die feinen, seidigen Strähne im Lichte sonderlich neckisch vergoldet, und aus ihren Worten ein dunkles Treiben, das mich einhüllte, wie in Nachtflöre. »Erzähl mir, was du weißt«, sagte ich noch einmal streng, obwohl es mich noch viel mehr verwunderte als anfangs, dass ich zu den Worten Mut fand. Die schlanke Dirne streckte sich lachend lang in den Meersand hin und begann, mit ihren Fischen zu tändeln, nahm einen heraus ins Licht, neckte den Toten und sagte: »Versuch's nur noch einmal mit dem Leben, du Dummer, versuch's nur, versuch's nur!« Ein Kind schien sie wirklich. »Versuch's nur, versuch's nur!« Und sie lachte in die Lüfte und schob den schillernden Toten immer wieder im Sande hin. »Versuch's nur, versuch's nur!« Aber dann, wie sie den Fisch sorglich wieder ins Körbchen gelegt, den Korb weggestoßen, dass sie ihn nicht mehr erreichen gekonnt, sich plötzlich umgewandt und sitzend aufgerichtet hatte, dass ihre rosigen Füße nun ins Morgenlicht sich streckten und sie im Scheine saß wie ein Götterbild, auch nicht mehr lachte, auch lange nicht mehr gesprochen hatte, nur vor sich hingesehen, brach auch aus ihr die Trauer. Und sie begann, Neues zu sagen und saß starr und groß. »Es hat mir nie jemand eine Erzählung gemacht«, sagte sie jetzt stark und traurig, »weil ich alles weiß. Sieh nur du, meine Hand ist in Sonne wie die deine, und Glück und Tod greifen wir beide, wohin wir auch greifen. Du kannst es mir glauben, dass ich jung bin ist mein Recht, aber nie wirst du das Rätsel lösen, wenn du nicht aufgehst und untergehst, wenn du nicht scheinst wie die Sonne und dunkelst wie die Nacht. In der Tiefe ruhen in dir, wie in mir, alle ungeborenen Stürme. In dir kreist das Meer, und deine Seele ist eine Möwenseele wie meine. Nie hat mir jemand eine Erzählung gemacht, aber ich höre es im Blute singen aus grauer Zeit. Es war, als wenn ich im Schlafe gelegen und nicht erwachen gekonnt, ewig im Schlafe gelegen und nicht erwachen gekonnt, und als wenn im Raume eine Stimme verwehte mit den süßen Worten der Schlanken, eine frohe Stimme, aber um mich war niemand, das Meer kam sanft und leise und plauderte, eine Silbermöwe flog auf, die um Mittag im Ufersande nach Fischen gesucht. Es war ganz einsam. Ende von Abschnitt 9.